Und dann geht es auf die Erde zurück, wenn wir so mal 19 Euro hochpacken. Und dann geht es spielen mit der Luft, damit wir auch nicht fliegen, wenn wir machen, und sagen, wir dürfen nicht mehr.